1. Als Mitarbeiter Gott fordern wir Juk dazu auf, die Empfangen nade Gott nicht workungslos verstreichen zu lassen. 2. Gott erklärt namlich, dass uns der Rechten Zeit erhort und am Tag der Rettung geholfen hat, dieser entscheidende Zeitpunkt ist genau jetzt gekommen. 3. Wir bemühen uns, niemandem ein Hindernis in den Weg zu legen, damit unser Dienst nicht in Verif Gerard oder verspottet wird. 4. Stattdessen weisen wir uns in jeder Hinsicht als Diener Gottes aus, indem wir groß standhaftigkeit in Bedrängnissen, Noten und schwierigen Lagen beweisen. 5. Dies seit sich unter körperlichen Misshandlungen, in Gefangenschaften und bei Unruhen, so i durch hart arbeit, schlaflos nackte und freiwilligen versicht auf Nahrung. 6. Wir legitimieren uns durch ein reines Leben, fundierte Kenntnis, jedeld und gut so i durch das Wirken des Heiligen Geistes und aufrichtig lieb. 7. Unser Dienst stutzt sich auf das Wort der Wahrheit und die Kraft Gottes, wobei wir die Waffen der Gerechtigkeit sowohl am Angriff als auch der Verteidigung einsetzen. 8. Wir bleiben standhaft, ungeachtet at dessen, ob man uns et oder beschamt, und ob man schlecht oder gut über uns redet, man holt uns für Betrüger, obwohl wir die Wahrheit sagen. 9. Wir werden wie unbekannte behandelt, obwohl wir weith in anerkannt sind, wir erscheinen wie sterbend, doch wir leben, wir werden gesuchtigt, aber nicht hingerichtet. 10. Trotz unserer Traurigkeit sind wir stets voller Freude, obwohl wir arm erscheinen, beschenken wir viel mit geistlichem Reichtum, wir besitzen scheinbar nichts und haben doch alles. 11. Wir haben offen und ehrlich zu Juk gesprochen, Korinther, und unser Haus weht für Juk Jeffnet. 12. In unserer Beziehung zu Juk gibt es von unserer Seite keine Einschränkungen, die Eng, die empfindet, liegt allein in eurem eigenen Inneren begründet. 13. ICH sprech zu Juk wie zu meinen eigenen Kindern, erwidert unser Zunegang in gleicher Weise und offnet auch eurer Zen weht. 14. Get kein unpassenden Verbindungen mit Ungläubigen ein, den Welsh Gemeinsamkeit konnten Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit haben, oder wie vertragen sich Licht und Finsternis? 15. Welsh Ubery in Stimmung bestet zwischen Christus und dem Bösen, oder Welschen Gemeinsamen Anteil hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen. 16. Wie las sich der Tempel Gottes mit Gottesbildern vereinbaren? Wir sind schließlich der Tempel des lebendigen Gottes, so why selbst verheißen hat, unter uns zu wohnen. 17. Die Schalb fordert der Herr Juk auf, Juk von ihnen zu trennen und nichts unreins anzurühren, damit Juk als sein Volker nehmen kann. 18. Verspricht, Ihr Vater zu sein, warin der sein Son und Tochter wordet, so spricht der Herr, der über Allmacht verfügt.